Stollen am See und bewirft ihn mit Brot vom vorigen Jahr. Und du wartest. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Vater Staat, kommt Rente, kommt Ente, kommt Hass auf alles, was früher war. Und du wartest auf irgendwas, auf den gestrigen Tag, auf längeres Haar, auf den Sommer und darauf, dass einer das Klo repariert. Sogar auf ein Zeichen. Vom vorigen Jahr. Und du wartest. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt gute Tat, kommt gute Fee, kommt Schnee, kommt Hass auf alles, was früher war. Und du wartest auf irgendwas, auf den Müllabfuhr, an den Platz an der Bahn, auf den Sommer und darauf, dass einer das Klo repariert. Sogar auf ein Zeichen von ihm. Ein alter Zause betrachtet sich selbst und zerschabt sein Gesicht mit Klingen vom Vogel. Und du wartest. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Fusselbad, kommt Rasierapparat. Und vergessen ist alles.